Guten Tag, mein Name ist Yusuf Seçkin. Ich bin heute der zuständige Arzt für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Dann Okay. sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Hans Brenzler. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? H A N S Mhm. Hans. Nachnamen? Brenzler. Wie alt sind Sie, Herr Brenzler? 82. Ihr Geburtsdatum bitte. 21.08.1943. Könnten Sie es wiederholen bitte? Gibt es ein Verbindungsproblem? 21.08.1943. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,65 Meter. Ihr Gewicht bitte, Herr Brenzler. Ich bin 70 Kilogramm schwer. Ja. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, meine Hausärztin heißt Frau Müller. Was führt Sie heute zu uns, Herr Brenzler? Ja, Frau Doktor, ich habe viele Angst. Es geht mir nicht gut. Ja, ich sage Ihnen, seit ungefähr 5 bis 6 Monaten, nein, 8 Monaten, stimmt etwa mit meinem Gedächtnis nicht. Ja, am Anfang habe ich nur Kleinigkeiten vergessen, wo ich meine Brille hingelegt habe oder was ich vor 2 Stunden gemacht hat, ja, was ich im Fernsehen geschaut habe, ja, Doktor. Aber jetzt ist es so schlimm. Ich weiß oft nicht mehr, was gestern war. Ja. Alte Haben Dinge, ja, ich weiß ich noch. Alte Dinge, ja, ich weiß ja, ich noch, werde das ja. fragen. Meine Alte Dinge, Lüge. Sie können sich erinnern, aber neue. Ja, Doktor, Sie haben recht. Meine Jugend, meine Arbeit und alte Geschichten, das alles habe ich in meinem Kopf, ja. Aber das Neue nicht. Waren Was Sie passiert deswegen mir? beim Arzt? Entschuldigung? Waren Sie deswegen beim Arzt? Ja, ich bin viele Mal meine Hausarzt gewesen. Aber er hat mir gesagt, das ist normal. Sie sind alte Mann, ja. Verstehe, Herr Aber Minister. ich habe viel Angst. Ich denke, es ist nicht normal, Doktor. Ja, jeden Machen Tag. Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Wir sind für Sie da und wir tun alles für Sie, Herr Brenzler. Ja, aber diese Probleme ist im Verlauf der Zeit immer schlimmer geworden. Jeden Tag Hatten Sie Frage. einen Unfall oder Kopfverletzungen, Herr Brenzler? Kopfverletzung? Ich habe nicht erinnert. Nein. Ja. Sind Sie gestürzt? Nein, Doktor. Ist Ihnen oft ohnmächtig, Herr Brenzler? Haben Sie das Bewusstsein verloren? Hatten Sie, oder? Nein, Doktor, ich habe nicht erinnert. Nein. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, ja. Wie wohnen Sie, Herr Brenzler? Ich wohne mit meiner Frau. Zu Hause. Ja, wissen Sie, Doktor, meine Frau liebe viele Sprachen. Sie sprechen immer jeden Tag, aber ich höre manchmal nicht gut. Ja, Doktor. Haben Sie auch Hörstörungen? Ja, ich habe keine Ahnung, aber manchmal habe ich meine Frau nicht ganz verstanden. İşte, haben Sie Sehstörungen, Herr Brenzler? Störungen, ja, ich habe nicht bemerkt, aber Doktor, aber ich habe viel Angst. Jeden Tag frage ich mich, was passiert mit mir? Es macht mir nervös und wütend. Ja, wie gesagt, machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Herr Brenzler. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Jetzt, wir führen ein Anamnesegespräch durch. Danach werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür, für die Beschwerden? Ja, wenn ich ein bisschen stressig, ja, ich denke, das war sehr schlecht. Aber ich meine, hatten Sie Probleme in Ihrem Leben, in Ihrer Familie oder mit Ihren Freunden oder Freundinnen? Ja, Doktor, deswegen diese Beschwerden möchte ich nicht etwas oder niemand treffen. Ich möchte immer schlafen. Ich Beste. bin erschöpft. Ich habe Haben Müdigkeit, ja. Sie Gedanken, dass sie nicht mehr leben möchte? Ja, vielleicht manchmal, ja. Es ist für mich sehr schlecht zu leben, Doktor. Ist es normal? Das ist ja, wie gesagt, zu früh etwas Genaues zu sagen, Herr Brenzler. Okay. Ich kann nicht mehr gut konzentrieren, Doktor, ja. Haben Sie Konzentrationsstörung? Ja. Wörter fehlen mir mitten im Satz, ja. İşte. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpen bemerkt, Herr Brenzler? Nein. Ist Ihnen Taubheitsgefühl oder Kribbeln aufgefallen? Sie haben recht, ja. Manchmal spüre ich an mein rechter Bein, ja, Krippel. Rechte Bein. Ja. Haben Sie Muskelschwäche? Muskelschwäche? Ja, ich habe nicht bemerkt, Doktor. Können Sie laufen? Ja, ich laufe, ja, aber ich bin alter Mann. Ja, ich bin nicht lange seit laufen, ja, aber Evet. meine Supermarket, ja, wissen Sie, es gibt mein Haus nahe eine Supermarket, ja, ich gehe dort für einkaufen, Doktor. Ja, ist Ihnen schwindelig? Gewindelik, ich habe nicht bemerkt. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nein. Ist Ihnen übel, Herr Brenzler? Ich habe keine Übel. Mussten Sie sich übergeben? Nein. Wie ist Ihr Appetit? Das ist nicht gut, Doktor. Ich habe viel Angst. Ich möchte nicht essen. Seit Ich wann möchte haben Sie wenig Appetit? schlafen, Doktor. Ich habe gesagt, seit wann? Seit 6 Monaten. 6 Monate. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ja, Doktor. Ich habe 5 Kilogramm innerhalb 6 Monaten Gewicht abgenommen, ja. Ist ihr Schulgang und Wasser lassen? Durgang. Ich habe chronische Verstopfung, Doktor. Aber es Nicht. ist sehr lange. Seit wann haben Sie das? Vielleicht seit 20 Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich habe eine Kräutermittel von DM Pflanzliche Mittel nehmen Sie. pflanzliche Mittel, aber ich weiß nicht, wie Name ist ja. Verstehe. Wasser lassen? Wasser. Alles in Ordnung, oder? Wasser lassen. Ja, Doktor, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Prostat. Vielleicht muss ich sehr häufig auf die Toilette gehen, besonders nachts. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Ja, zweimal oder dreimal. Seit wann haben Sie das? Entschuldigung, Seit bitte. wann haben Sie diese Beschwerden? Ich habe nicht ganz verstanden. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ich meine, Wasserlassen-Probleme. Sie gehen zwei oder dreimal nach Ja, Toilette. seit 10 Jahren, Doktor. Genial. Können Sie gut schlafen, Herr Brenzler? Ja, ich habe gesagt, ich möchte immer schlafen. Aber deswegen meine Wasserprobleme muss ich mindestens zwei und dreimal durch Schlafenprobleme, Doktor. Schlafstörung haben Sie. Verstehe. Wegen Wasserlassen. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, Herr Brenzler? Können Sie mich hören? Es gibt Möglichkeit einer Verbindungsprobleme. Haben Sie chronische Erkrankungen, Herr Brenzler? Ja, ich habe nicht verstanden, Herr Doktor, es gibt eine Verbindungsprobleme. Können Sie bitte wiederholen? Ja, natürlich. Ja. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, Doktor, ich habe viele Erkrankungen. Ich bin alter Mann. Ja. Nein, Ich nein, noch jung. habe ja ich habe Herzprobleme, Herzinsuffizienz, ja. Seit Klar. wann haben Sie das? Seit 20 Jahren. 20 Jahren. Ja, ich Was habe nehmen Sie Herzschwäche, Doktor. dagegen? Ja, verstehe. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme viele Medikamente. Ciprolacton, Buracemid, Kantazartan, ja Doktor. Auch ich habe arterielle Bluthochdruck seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Ja. Was Ja. nehmen Sie dagegen? Kandasartan und Furosemid, oder? Ja, ich bin keine Ahnung. Ja, ich habe diese Medikamenten sehr lange eingenommen, meine Wissen Sie, Hausarzt. in welcher Dosis Spironolactone? Jetzt nicht, Doktor. Sie erinnern sich nicht. Ich habe mich nicht erinnert, ja. Ich habe Verstehe. gesagt, ich habe alle vergessen, ja. Verstehe. Haben Sie Ihre Unterlagen mitbringen, Herr Brenzler? Ihre chronische Vorgeschichte? Wiederholen bitte. Haben Sie Ihre Unterlagen Ja, nein, mitbringen? jetzt nein. Vielleicht Alles klar, ich kann kontaktieren mit meiner Hausarzt, ja. Ich kann mit Ihrer Hausarzt kontaktieren. Ich kann Ja. ihm nachfragen. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen, Herr Brenzler? Ja, mein Nierenwerte ist bisschen hoch, ja, mein Hausarzt hat mir gesagt, ich habe Nierenerkrankungen, ja, Doktor. Aber was das ist, ich keine Ahnung. Seit wann? Es wurde mir keine bestimmte Diagnose festgestellt. İşte. Aber mein Sie Hausarzt haben hat mir gesagt, gesagt, ja. sagen Sie bitte. Ich habe Nierenprobleme, Doktor. Sie haben schon gesagt, Sie haben Prostata-Probleme. Ja, Prostata-Probleme auch. Sen Yaren. Prostatevergrößerung, oder? Ja, richtig. Zehn Jahren. Seit 10 Jahren. Ja. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme eine Medikamente, aber dein Name ist, ja, ich habe nicht İşte, erinnert, Doktor. işte. Üzüldüm. Wurden Sie schon einmal operiert? Operation? Ja, Doktor. Es wurde bei mir eine Gallenblase Operation durchgeführt. Wann war das? Vor 40 Jahren. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Allergi. Ja, ich habe Katze Haare Allergie und Wie reagieren Sie darauf? Ausstoff. Ja, Juckreis, ja, Juckreis, mit Juckreis. Beide macht Ja, Juckreis, oder? beide. Und ich habe Nasenverstopfung, tränende Augen, ja, Doktor. Rauchen Sie, Herr Brenzler? Nein. Haben Sie geraucht? Nein, ich habe nicht geraucht. Freut mich. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich beim Freunde treffen oder eine Verein, ja, ein Glas Wein, ja, zum Beispiel ein oder zweimal per Monat. Bitte nehmen Sie die folgende Fragen nicht persönlich aus. Medizinischen Gründen fragen wir immer. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, Doktor. Haben Sie Kinder, Herr Brenzler? Ja, ich habe drei Kinder. 3 Kinder. Sind Sie gesund? Ja, alles sind Erwachsene, ja, gesund, gesund, Gott sei Dank. Hören. Was sind Sie, was waren Sie vom Beruf, Herr Brenzler? Sie sind, Ja, ich ich glaube, bin schon im Rentner. Rentner, natürlich. Als früher habe ich als Lehrer arbeitet. Evet. Gearbeitet, ja. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Ihr Ja. Vater und Ihre Mutter? Ja, mein Vater und meine Mutter sind beide wegen einem schlechten Unfall gestorben, Doktor. Mein sehr Beileid, Herr Brenster. Das war ein Autounfall, Ja, oder? wegen Auto. Vielleicht gibt es Verbindungsprobleme. Ich meine Kamera aus. Alles klar. Okay. Hatte er oder sie chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater hatte Bluthochdruck und er hatte Demenz. Ihre Mutter? Meine Mutter hatte Zuckerkrankheit und arterielle Hypertonie. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder, aber ich habe keinen Kontakt. İşte. Sind Sie vollständig geimpft? Ich habe nicht mich erinnert, Doktor. Es ist sehr, sehr alt, aber ich denke, ich habe keine Ahnung. İşte. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Waren Sie in letzter Zeit im Ausland, Herr Brenzler? Nein, Doktor, ich bin immer in Deutschland. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt, Herr Brenzler. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Doktor, was habe ich? Ich habe viel Angst. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Herr Brenzler. Wir sind für Sie da. Wir tun am besten für Sie. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich apparative Diagnostik veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir mehr übersprechen. Okay, ich warte auf Sie, Doktor. Bleiben Sie hier bitte. Okay. Bugün ben seni çok zorladım herhalde Ich würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen. Wenn ich eben in der Notaufnahme gesehen habe, hätten Sie kurz Zeit. Ja, gerne. Es handelt sich um Hans Brenzler, einen 82-jährigen Patienten, geboren am 21.08.1943, 1,65 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns aufgrund seit 5 bis 8 Monaten bestehender zunehmender Amnesie sowie Konzentrationsstörung. Er berichtete, dass die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlimmert. Darüber hinaus klagte er über Hörstörung, Nervosität und suizidal Gedächtnis. Die Frage nach Tachykardie, Paresie, Unfall, Kopfverletzung wurde verneint. Darüber hinaus klagte er über Parästhesie. Er sei schon viel mal deswegen beim Hausarzt gewesen. Jedoch der Hausarzt hat gesagt, diese Beschwerden sind normal in diesem Alter. Und ferner gab er an, Stress die Beschwerden verschlimmere. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit 6 Monaten. Seit 6 Monaten hat er 5 Kilogramm abgenommen. Er leidet seit 20 Jahren an Obstipation. Dagegen nimmt er pflanzliche Arzneimittel sowie Insomnie wegen Nikturie. Er leidet an seit 10 Jahren Nikturie und Polakisurie wegen Prostatavergrößerung. An Vorerkrankungen leidet er an Herzinsuffizienz seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Er nehme regelmäßig Spironolacton, Furosemid, Candesartan ein. Die Dosis ist nicht erinnerlich. Bei ihm wurde in kurzer Zeit hochwahrscheinlich Niereninsuffizienz diagnostiziert wurde. Bei ihm wurde vor 40 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Er hat Allergien gegen Katzenhaare und Hausstaub, die sich mit Rhinokonjunktivitis und Pruritus äußert. Er ist Nichtraucher, er trinke ein Glas Wein zweimal im Monat. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet, er lebt mit seiner Frau zusammen. hat drei gesunden Kinder. In der Familienanamnese fand sich arterieller Hypertonie beim arterieller Hypertonie und Demenz beim Vater, Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie bei der Mutter. Der Vater und die Mutter ist einem Autounfall verstorben. Er hat zwei Brüder, aber hat er keinen Kontakt mit ihnen. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Demenz. Dafür schädigt Amnesie, Konzentrationsstörung, Hörstörung. Differentialdiagnostisch kommen Gehirntumor, subarachnoidale Blutung, Depression in Betracht. Zur weiteren Diagnostik würde ich zunächst bei dem Patienten eine körperliche Untersuchung durchführen. Zuerst würde ich die Vitalparameter erfassen, danach würde ich eine entsprechende neurologische Untersuchung durchführen. Dabei achte ich auf Motorik, Sensorik, Reflexe, Untersuchung. Zur weiteren Diagnostik würde ich Laboruntersuchung durchführen, um Blutbild, Entzündungswerte, Gerinnungswerte zu bestimmen. Um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich MRT des Schädels durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und eine neurologische Konsil veranlassen, um die Therapie zu optimieren. Gegebenenfalls würde ich eine psychiatrische Konsil veranlassen. Ja, ich werde jetzt meinen Plan durchführen, Frau Oberst. Okay. Wie ist der Allgemeinzustand des Patienten? Orientiert? Ja, er weiß, wo jetzt wir und er kann sprechen. Erinnern sich ihre Name und ihr Alter, sein Alter und sein Namen. Er leidet an nur Kurserinnerungslücke, kurzzeitige Erinnerungslücke. Seid orientiert nicht gut. Oder? Ich habe es nicht gefragt. Okay, und würden Sie eine stationäre Aufnahme empfehlen? Ja, würde stationär aufnehmen. Okay. Was warten Sie in körperlicher Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung würde ich Motorik, Sensibilität und Reflexe überprüfen. Ich erwarte besonders keine Befunde eigentlich. Okay. Gibt es Patienten eine Suizidgedanken? Ja, er möchte nicht mehr leben, deswegen bleibt er im Untersuchungszimmer. Okay. Was empfehlen Sie der Patienten? Ich würde eine psychiatrische Konsil veranlassen. Vielleicht sollten wir eine Antidepressiva wie zum Beispiel Paroxetin oder Sertralin verabreichen. Um die Therapie zu optimieren, würde ich eine psychiatrische Konsil veranlassen und Ich empfehle eine Psychotherapie. Okay, oder ich meine der Patient kann demans. Deshalb braucht er welche Untersuchung Unterstützung zum Beispiel. Er lebt mit seiner Frau in seinem Haus. Wir sollten nachfragen. Sie empfehlen Sie, Entschuldigung, empfehlen Sie irgendwelche Unterstützung oder denken Sie, er braucht einige Unterstützung? Er braucht Unterstützung, aber er lebt mit seiner Frau. Ich glaube, seine Frau unterstützt ihn. Ja, aber deine Frau kann eine alte Frau auch. Ich werde nachfragen, Frau Belästin. Okay. Oder welche Unterstützung brauchen Demenzpatient? Demenzpatient, Was empfehlen Sie für diese Patient? ja, Demenzpatient kann nicht gewohnten Leben, wie kann sagen, Demenzpatient braucht Hilfe beim Kochen und beim Kaufen. Ich empfehle ihm Pflegeheim, ja. Aber vielleicht seine Frau ist gesund. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sie kann unterstützen. Ja, Deutschland 82 kann Pflegeheim. nicht. Ja, oder einige Pflege kann besucht Ja. suchen und Wir können es organisieren, ja. ja. Und der Patient hat depressive Stimmung, Ja. suizidal Gedanken und hat er einige oder hat er etwas versucht? Ich habe es nicht direkt gefragt. Ich habe nur, haben Sie ein Suizidaldenken gefragt? Oder hat er Deswegen. eine Pläne? Ich habe es nicht gefragt, Frau Oberst. Wie können wir diese Fragen stellen? Haben Sie eine Vorbereitung für diese Gedanken? Danke. Und welche Therapieoptionen kommen in Frage? Zum Beispiel. Ich werde ein neurologisches Konsil veranlassen. Aha. Leider. Bravo, Bernard. Ich werde ein neurologisches Konsil veranlassen und psychiatrisches Konsil auch. Ich empfehle Psychotherapie und antidepressiva Medikamente. Okay. Was warten Sie in MRT für Demenz? Ich erwarte verminderte Gehirngewebe bei Okay. der MRT. Denken Sie andere weitere Untersuchungen oder nur MRT? Ja, er hat keinen Fieber und deswegen habe ich keine Meningitis Gedanken aber er kann er hat es könnte eine Gehirntumor oder Gehirnblutung sein. Wir können die beide bei der MRT beurteilen. Aber am Anfang können wir CT des Schädels veranlassen. Ja. Wenn die Befunde unklar ist, kann ich ein EEG veranlassen. Okay, gibt es Risikofaktoren, die beachtet werden müssen? Ja, er ist alt. Er ist alt. In Familienanamnese gibt es Demenz und er leidet an Herzinsuffizienz, arterieller Hypertonie, hochwahrscheinlich Niereninsuffizienz. Das können als Risikofaktoren zählen. Ja, und was sind die wichtigsten Befunde für Demenz oder welche Symptome sprechen für eine Demenz? In diesem Fall In wir diesem Fall. haben eine Erinnerungslücke, Amnesie, Konzentrationsstörung, Hörstörung. Das spricht diesen spricht für Demenz. Okay. Dankeschön. Bir Biraz. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Bitte Ja. schön. Aber Anfang muss ich sagen, ich habe die Anamnese mostly spontan erzählt, weil im Fall Informationen gefällt haben und ich keine Notizen gemacht habe. Deswegen fehlen vielleicht Dinge in meiner Präsentation, Herr Abbas. Ja, Sie erschaffen das. Ja, Machen Sie weiter, ja. es handelt sich um Entschuldigung. Es handelt sich um Hans Brendler. Er ist 82 Jahre alt und 1,65 Meter groß und 70 Kilogramm schwer, hat er heute auch Geburtstag. Ja, der Patient stellte sich bei uns wegen seit 5 bis 6 Monaten bestehende Amnesie vor. Dem Patienten zufolge sind die Beschwerden im Verlauf der Zeit verschlimmert geworden. Des Weiteren gibt er an, dass er sich nur an die alten Dinge erinnern kann. Er klagte über Konzentrationsstörung, depressive Stimmung, Asthenie, Parästhesie. Außerdem teilt er mit Probleme mit die Aktivität des Alltags zu haben. Der Patient berichtet über einen Gewichtabnahme von 5 Kilogramm innerhalb 6 Monaten. Der Patient ist wegen dieser Beschwerden viele Mal bei ihrer Hausärztin gewesen. Sie hat gesagt, dass er alter Mann ist und es normal ist. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz, Schlafstörungen, Obstipation und Niktüri wegen Prostatprobleme. En vor Erkrankungen nannte er Entschuldigung, ich muss schauen, ja. En vor Erkrankungen nannte er seit 20 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, seit 20 Jahren Myokard Myokard Krankheit und hatte auch Nierenerkrankungen und Prostathyperplasie. Dagegen nimmt viele Medikamente. Nimmt Spironolakton, Furosemid, Candesartan und eine Schlafmittel. Aber der Name der Wirkstoff und die Dosierung sollten geklärt werden. Reagiere allergisch auf Katzenhaare und Hausstaub, was sich äußert mit Nasenverstopfung, Juckreiz und tränende Augen. Rauche nicht, er ist, Entschuldigung, er ist nicht Raucherin, er trinke gelegentlich ein Glas Wein zwei und dreimal per Monaten. Drogenkonsum würde verneint. In Bezug auf die Familienanamnese teilt er mit, dass der Vater und die Mutter sind wegen einer Autounfall gestorben sind. Der Vater hatte arterielle Hypertonie, die Mutter hatte Diabetes mellitus und Demenz. Er ist verheiratet und habe drei Kinder. Alle Kinder sind gesund. Er ist jetzt Rentner, aber er hat früher als Lehrer gearbeitet. Ich gehe von einem Verdacht auf Demenz aus, da der Patient typische Symptome dafür ausweist. Der Patient leidet unter kurzzeitig Demenz, Konzentrationsstörungen, Sprachstörungen, Sehstörungen, Parästhesie und depressiv Stimmung und Asthenie. Diese Symptome sprechen für Demenz. Als Differentialdiagnose Hypothyreose, Depression und Gehirntümöre in Betracht. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich zunächst den Patienten Nochmal bitte. Könnten Sie sollte sich meine Verdachtsdiagnose um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen? um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann werde ich den Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Störungen, Entschuldigung, bei der körperlichen Untersuchung werde ich eine neurologische untersuchen. Dabei achte ich darauf, ob Störungen motorisch, sensorisch oder andere Veränderungen vorliegen. Danach werde ich dem Patienten eine CT-Shuttle durchführen, um mögliche Gehirnprobleme auszuschließen. Neben der körperlichen Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei werde ich Blutbild, CRP, BSG, TSH, Free T3, Free T4 bestimmen lassen. Danach Verdeich eine Limbe Wirbelsäule Problem oder Meningitis Probleme auszuschließen, werde ich dem Patienten Lumbalpunktion planen. Und bei unklarer Befund würde ich dem Patienten MRT des Schädels durchführen, um mögliche andere Pathologien auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen, weil der Patient hat viele Probleme und habe eine suizide Gedanken. Es wäre sinnvoll, den Patienten im stationäre aufnehmen. Danach werde ich dem Patienten eine nörologische Konsil anordnen, um Therapie des Patienten zu optimieren. Als Therapie empfehlen dem Patienten Donepezil, Rivastigmin. Ja. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich in den geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt. Okay, danke. Sie haben gesagt, dass Sie, als differenzielle Diagnose Gehirntumor Ja, haben. ja. Was erwarten Sie bei einer Gehirntumor? Welche Symptome? Ja, Gehirntumor, ja, der Patient bei Gehirntumora ist mir unsicher, weil der Patient keine Kopfschmerzen hat. Ich denke, Kopfschmerzen ist sehr wichtige Symptome für Gehirntumora. Und der Patient hat keine Paralyse, Lähmung. Und das spricht für Hirntümöre. Aber um diese Probleme auszuschließen, werde ich den Patienten CT und MRT des Schädels durchführen, Herr Oberst. Okay, könnten Sie bitte MRT des Schädels aufklären? Ja. MRT des Schädels ist eine Fortbildungsuntersuchung. Via die Organe, Gehirn, innere Organe beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Tümöre, Entzündungen, Flüssigkeit, Ansammlungen und andere Vorerkrankungen frühzeitig zu erkennen. Vor der Untersuchungen sollte dem Patienten alle Metallgestände und Schmuck abgelegt werden da diese die Bildqualität nicht gut werden. Vor der Untersuchungen sollte sich der Patienten mindestens 6 Stunden nicht essen und trinken, äußert Wasser, damit die Bildqualität besser sichtbar werden. Nach der es möglich bei der Untersuchung eine Kontrastmittel zu verabreichen, die Organe besser sichtbar machen. Nach der Untersuchungen, Entschuldigung, die Untersuchungen dauert etwa zwanzig Minuten bis 30 Minuten. Nach der Untersuchungen sollte sich der Patient viele trinken, um die Kontrastmittel schnell auf den Körper auszuscheiden. Es gibt keine Strahlungsbelastung. Der Patient gibt es keine Einschränkung oder Einschränkungen. Gibt es keine nach dem Untersuchungen gibt es keine bestimmte Einschränkungen. Der Patient ihre Alltag wie Gewohnheit fortsetzen. In manchen Fällen kann stattdessen andere Untersuchungen, wie zum Beispiel CT des Schädels, durchgeführt werden, aber abhängig vom Krankbilder, Herr Oberarzt. Welche Kontraindikationen kennen Sie bei der MAT? Ja, wenn der Patient schwere Nierenprobleme oder gegen Kontrastmittelallergie oder der Patient Schwangerschaft ist, müssen wir wieder prüfen, ob diese Untersuchung möglich ist oder andere Untersuchung Ersatz werden kann. Okay, Herzschrittmacher und Ja, Sie haben Metallstande, ja. genau. Ja. Okay, und wer der Patient ein Platzangst hat, was können Ja. Sie machen? Wenn Patient hat eine Angst, können wir dem Patient eine Beruhigungsmittel geben vor der Untersuchung, ja. Genau. Okay. Na gut. Hocam hamilelik var mıydı? Biraz onu attın mı? Doğru mu? MRT'de hamilelik değil mi? Sonuçta kontrast mittel veriyoruz herhalde. Guten Tag, Herr Oberst. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, bitteschön. Ja. Ich berichte über der 82-jährigen Patienten Herrn Hans Brenzler, der 1,73 Meter groß ist und 70 Kilogramm wiegt. Herr Brenzler stellte sich heute bei uns wegen seit 3 bis 6 Monaten bestehender zunehmenden Amnesie und Nervosität vor. Begleitende Symptome sind Hörstörung und Parästhesie im rechten Bein, ja. Außerdem klagte der Patient über Nüktüri, Polaküsri und Inappetenz und Insomnie. Darüber hinaus hat der Patient innerhalb 5 Monaten 5 Kilogramm abgenommen. Ja, in der im, ja, Amforerkrankungen ergab er Herzinsuffizienz seit 20 Jahren, arteriell Hypertonie seit 20 Jahren, erhöhte Nieren Werte hochwahrscheinlich Niereninsuffizienz und Beninprostat Hiperplasie seit 10 Jahren. Dagegen nimmt Spironolacton, Furosemid, Candesartan und Pflanzliche Arzneimittel. Die Dosierung und Einnahmehäufigkeit nicht bekannt. Und Dosierung und Einnahmehäufigkeit sollten geklärt werden. Bei der Patientin wurde vor 40 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Er hat Katzenfellallergie, Katzenfell und Hausstauballergie, die durch Pruritis, Rhinokonjunktivitis, Reiseanamnese ist unauffällig. Impfung, Anamnese ist nicht erinnerlich. Impfung Anamnese sollte geklärt werden. Er ist nicht Raucherin. Trinkt gelegentlich Alkohol. Alkoholkonsum ist auch unauffällig und Drogenkonsum wurde verneint. Die Eltern von Patienten sind wegen einem Autounfall verstorben und bei dem Vater waren arteriell Hypertonie und Demenz bekannt und bei der Mutter waren Diabetes mellitus und arteriell Hypertonie bekannt. Er hat zwei Brüder, aber hat keinen Kontakt. Er ist verheiratet, wohnt mit ihrer Frau, hat drei gesunde Kinder und er ist Rentner. Er hat als Lehrer gearbeitet. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Demenz hin. Differentialdiagnostisch kommen Alzheimer, Gehirntumor und intrakraniell Blutung, Hämatom oder in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten zunächst körperlich untersuchen, besonders sensörik und motorik Untersuchung sind sinnvoll. Neurologische Untersuchung werden sinnvoll. Natürlich werde ich Blut abnehmen. Patient hat in nicht gutem allgemeinen Zustand. Deswegen werde ich Elektrolyten bestimmen lassen, Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen. Ich würde auch ein CT des Schädels durchführen, um einige Gehirntumor oder Gehirnblutung auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich MRT des Schädels durchführen. Ich möchte auch Gehirnveränderungen bestimmen lassen. Gehirnatrophie oder Gehirnatrophie würde ich bestimmen lassen. Neurologisches und psychiatrisches Konsil sind auch sinnvoll. Ich werde den Patient auch stationär aufnehmen, da der Patient Suizidgedächtnis hat. Ich werde den Patient stationär aufnehmen. Verdachtsdiagnose zu bestätigen und dem Patient genau zu diagnostizieren. Okay. Welche Symptome sprechen für ein Dement bei diesem Patienten? Ja, der Patient leidet unter Vergesslichkeit, ja Gedächtnisstörung zuerst und auch er ist nervös, ja er ist nervös und hat auch İnappetenz, auch Schlafstörung, ja Insomnie, diese Symptome sprechen für und auch hat Suizidgedächtnis, diese Symptome sprechen für ein Demenz oder Alzheimer vielleicht. Okay, also der Patient leidet unter auch Konzentrationsstörung und Ja. depressive Verstimmung. Ja, Sie haben recht. Kommt eine Hypotyreose als Differentialdiagnose? Ja, Herr Oberers, müssen wir auf jeden Fall Hypothyreose ausschließen. Wir müssen auch frei T3, frei T4 und TSH bestimmen lassen. Diese Symptome auch sprechen für Hypothyreose, besonders Insomnie oder aber ja, Patient hat 5 Kilo abgenommen. Ja, Kilo Abnahme spricht gegen Hypothyreose. Aber auf jeden Fall müssen wir Hypothyreose ausschließen. Welche anderen Symptome kennen Sie für eine Hypotyreose? Ja, unter einer Hypothyreose kann trockene Haut, Gewicht Abnahme, Konzentrationsstörung, Kaltintoleranz, und Haarausfall auftreten. Genau. Also Konstipation, Konstipation auch, ja, Konstipation. Gewichtszunahme, ja? Zunahme. Zunahme, ja, Genau. Gewichtszunahme kann auftreten. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie eine CT des Schädels durchführen. Könnten Sie bitte CT des Schädels erklären? Ja. CT des Schädels gehört zum bildgebenden Verfahren. Mit Hilfe Strahlen können wir Knochen oder inneren Organen beurteilen mit Hilfe CT, nicht CT des Schädels. Mit Hilfe CT des Schädels können wir Gehirn und Schädelknochen beurteilen und mögliche Blutungen oder Tumoren oder Knochenbruch können wir beurteilen. Der Patient auf der Liegtisch und wird in Röhre eingeführt und diese Verfahren dauert zwischen 5 oder 10 Minuten bevor dieses Verfahren man muss nicht eine bestimmte Vorbereitung machen. Und nach dem Verfahren kann man weitermachen. Gegebenenfalls eine Kontrastmittel wird benutzen, um Gefäße oder Tumoren genaueres zu beurteilen. Okay. Sie haben gesagt, dass eine Gehirnblutung Ja. als Differentialdiagnose kommt. Was erwarten Sie bei einer Gehirnblutung? Ja, Gehirnblutung. Patient musste einen Unfall oder manchmal spontan Gehirnblutung auch wegen arteriell Hypertonie auftreten. Aber Gehirnblutung besonders akut Symptome auftreten. Patient hat seit 6 Monaten Beschwerden und viele Patienten ja mit Gehirnblutung hat motorische oder sensörische Symptome oder Hörstörung, Sehstörung kann auch auftreten. Ja, oder manche Patient nimmt Antikoagulans. Ja, Antikoagulans kann auch eine Gehirnblutung verursachen. Ja. Würden Sie bei diesem Patienten eine EEG durchführen? EEG Elektroenzephalografie. Ja, normalerweise würde ich nicht durchführen. Patient hat keinen epileptische Beschwerden, ich kann sagen. Besonders EEG wird wegen epileptische Symptome durchgeführt. Ja. Okay, vielen Dank, mein Kollege. Vielen Dank.